Keiner von ihnen hatte einen Blick übrig für die Färbung des Himmels. Ihre Augen spähten flach hinaus und kamen nicht los von den Wogen, die unablässig auf sie zujagten. Schieferfarben waren die Wogen, nur an den Kämmen nicht, da waren sie schäumend weiß. Und die vier Männer kannten sich aus mit den Farben der See. Bald schrumpfte der Horizont, bald weitete er sich wieder, bald sank er, bald stieg er auf, aber immer war er mit zackigen Wellen gesäumt wie mit spitzigen Klippen. Manch einer mag eine Badewanne haben, größer als das Boot, das hier auf der See tanzte. Unsinnig und unmenschlich jäh und steil kamen sie heran, diese Wogen, und jeder Schaumfürst stellte die Ruderkünste der Männer hart auf die Probe. Der Koch kauerte am Boden und schielte mit großen Augen auf die 12 Zoll Bordwand, die ihn vom Ozean trennten. Seine Hemdsärmel waren über seine fetten Unterarme aufgekrempelt und die Enden seiner offenen Weste flappten im Wind, während er mit krummem Rücken dabei war, das Boot auszuschöpfen. Alle Augenblicke ächzte er. Gitters war ums Haar. Und dabei stierte er jedes Mal ostwärts über die zerwühlte See. Der Maschinist, der das eine der beiden Ruder bediente, sprang manchmal plötzlich hoch, um dem Wassersturz auszuweichen, der über den Stern hereinstrudelte. Ein dünnes, kleines Ruder hatte er in den Händen, und oft sah es aus, als müsse es jeden Augenblick zerbrechen. Der Berichterstatter, der aus Kräften an dem anderen Ruder zog, starrte auf die Wogen und dachte, wieso bin ich hier? Der Kapitän, der verwundet im Bug lag, war noch ganz in die tiefe Niedergeschlagenheit und Gleichgültigkeit versunken, die auch den tapfersten und zähesten zum Mindesten zeitweilig befällt, wenn allen Bemühungen zum Trotz die Firma verliert, die Armee geschlagen wird, das Schiff untergeht. Das Fühlen und Denken eines jeden Schiffsführers ist tief in dem Gebälk seines Fahrzeugs verwurzelt, gleichviel, ob er es erst seit einem Tage kommandiert oder seit 10 Jahren. Und diesem Kapitän hier stand mit grimmiger Hartnäckigkeit ein Bild vor Augen. 7 nach oben gekehrte Gesichter im ersten Morgengrauen. Und später der Stumpf einer Marsstänge mit einem weißen Ball daran, die hin und her auf die Wellen schlug und immer tiefer und tiefer sank und dann verschwand. Davon war seine Stimme seltsam verändert. Sie klang zwar noch immer fest und bestimmt, aber eine dunkle Trauer schwang darin mit. Ein etwas jenseits von Klage und Tränen. »Halt einen Strich mehr Süd, Billy«, sagte er. »Strich mehr Süd, Sir«, echote der Maschinist im Stern. Ein Sitz in diesem Boot war nicht unähnlich einem Sitz auf einem bockenden Maultier. Und, um im Bilde zu bleiben, ein Maultier ist auch nicht viel kleiner, als das ganze Dinghy war. Es bäumte sich und stieg und schlug aus wie ein Tier. Jedes Mal, wenn eine Woge kam und das Boot sich ihr entgegenhob, sah es aus wie ein Gaul, der sich anschickt, eine überhohe Hürde zu nehmen. Wie das kleine Ding es anstellte, über diese Wasserwände zu klettern, bleibt ein Geheimnis. Denn wenn es glücklich oben war, kamen erst noch die Tücken des weißen Gischts, der vom Kamm jeder Woge herabschäumte und es zwang, aufs Neue zu einem Schwung anzusetzen ohne Anlauf. Dann, wenn es endlich mit Todesverachtung über eine Höhe weg war, glitt und schoss und platschte es die lange abschüssige Wasserbahn hinab, nur um im selben Augenblick tänzelnd und schlingernd vor der nächsten drohenden Wand zu stehen. Die Gesichter der Männer schauten aschgrau aus in dem fahlen Licht. Ein seltsames Glimmen war in ihren Augen, während sie starr Achter ausblickten. Die Sonne stieg unentwegt ihre Bahn empor in den Raum, und sie wussten, dass jetzt voller Tag war, weil die Farbe der See von Schiefergrau zu Smaragdgrün wechselte, gestreift mit Bernsteinlichtern, von Schaum schneeweiß überflockt. Das sahen sie, die veränderte Tönung der Wogen, die ihnen entgegenrollten. Um Sonne und Himmel kümmerten sie sich nicht. In abgebrochenen Sätzen stritten sich der Koch und der Berichterstatter über den Unterschied zwischen einer Rettungsstation und einem Unterkunftshaus. Der Koch hatte gesagt, gleich nördlich vom Moskitoleuchtturm ist ein Unterkunftshaus und so wie die uns sichten, werden sie rauskommen mit ihrem Boot und uns einholen. »So wie wer uns sichtet?« fragte der Berichterstatter. »Na, die Mannschaft«, sagte der Koch. »Unterkunftshäuser haben keine Mannschaft«, sagte der Berichterstatter. »Meines Wissens sind das bloß Aufbewahrungsstellen für Kleider und Lebensmittel für Schiffbrüchige. Mannschaften gibt's da nicht.« »Doch, gibt's«, sagte der Koch. »Gibt's nicht«, sagte der Berichterstatter. »Na, zunächst sind wir ja noch gar nicht da«, warf der Maschinist ein. »Kann ja sein«, meinte der Koch, »dass es gar kein Unterkunftshaus ist, was ich da meine beim Moskitoleuchtturm. Kann sein, dass es eine Rettungsstation ist.« »Wir sind noch nicht da«, antwortete der Maschinist. Jedes Mal, wenn das Boot vom Kamm einer Woge hinunterschoss, sauste der Wind den barhäuptigen Männern durch die Haare, und wenn der Bug wieder hochstieg, peitschte der Gischt über sie hin. Jede dieser Wogen war wie ein Berg, von dessen Gipfel die Männer für einen Augenblick eine wild bewegte Weite, strahlend und sturmzerwühlt, überschauten. Großartig, glorreich, vielleicht für einen, der Muße gehabt hätte, zu schauen, dieses Spiel der freien See, von smaragdenen und weißen und bernsteinfarbenen Lichtern wild durchfunkelt. »Mordsdusel, dass der Wind landwärts steht«, sagte der Koch, »sonst hätten wir nichts zu lachen.« »Stimmt«, sagte der Berichterstatter. Der Kapitän im Bug lachte in sich hinein auf eine Art, darin Humor, Todesverachtung, Ingrimm zugleich klang. »Findet ihr, dass wir was zu lachen haben, Jungs?« sagte er, worauf die drei in Schweigen versanken. Sie fühlten, irgendwelchen Optimismus zu äußern, in diesem Augenblick wäre kindisch und albern gewesen, obwohl sie innerlich alle von Zuversicht beherrscht waren. In jungen Menschen strafft sich die Widerstandskraft unter dergleichen Verhältnissen. »Na«, sagte der Kapitän, wie einer, der seinen Kindern gut zuredet, »lasst mal gut sein, wir werden schon an Land kommen.« Aber in seiner Stimme war doch etwas, das sie nachdenklich machte, und der Maschinist brummte, »Jawohl, wenn der Wind hält«, der Koch schöpfte eifrig weiter, »Jawohl, wenn uns in der Brandung nicht der Teufel holt.« Sturmmöwen segelten fern und nah. Manchmal ließen sie sich auf die See nieder, neben braunen Tankfeldern, die über die Wogen hinglitten, schräg, wie aufgehängte Teppiche im Sturm. Da saßen sie ganz behaglich in Gruppen, die beneidenswerten Vögel, der grimmigen Wut der See, so wenig achtend wie ein Volk Präriehühner 1000 Meilen binnenwärts. Oft kamen sie ganz nahe und starrten die Männer aus schwarzen Augenperlen an. Dann wurde ihnen unheimlich zumute vor diesem unverfrorenen Glotzen, und die Männer schrien ihnen wütend zu, sie sollten sich wegscheren. Eine besonders freche hatte offenbar den Entschluss gefasst, sich auf dem Kopf des Kapitäns niederzulassen. Sie flog nicht in Kreisen, sondern immer längs dem Boot mit und setzte immer wieder zu kurzen, flatternden Seitensprüngen an. Dabei waren ihre schwarzen Augen aufmerksam auf den Kopf des Kapitäns gerichtet. »Scheußliches Vieh«, sagte der Kapitän. »Siehst aus wie ausgestopft.« Er hätte gern mit dem Ende der schweren Bootsleine nach ihm ausgeholt, aber er wagte es nicht, denn eine so ausschweifende Bewegung hätte leicht das schwer belastete Boot zum Kentern bringen können. Daher scheuchte er sie nur ganz sanft und behutsam mit der offenen Hand weg. Als die Möwe endlich die Verfolgung aufgab, atmeten alle leichter, weil ihnen, wie die Dinge standen, der Vogel doch nachgerade wie ein Unheilsbote erschienen war. Unterdessen ruderten und ruderten der Maschinist und der Berichterstatter immer weiter und weiter. Sie saßen beieinander auf derselben Bank und zogen jeder an seinem Ruder. Dann nahm der Maschinist beide Ruder. Dann nahm der Berichterstatter beide Ruder. Dann wieder der Maschinist, dann wieder der Berichterstatter. Sie ruderten und ruderten. Der kitzlichste Augenblick war es, wenn derjenige, der sich gerade im Stern ausruhte, wieder an der Reihe war, den anderen abzulösen. Einer Henne ihre Eier unter dem Leibe wegzustehlen, wäre ein Kinderspiel gewesen, verglichen mit dem Unternehmen, in dieser Nussschale die Plätze zu wechseln. Zuerst schob der Mann im Stern seine Hand am Bordrand entlang und richtete sich behutsam auf, als ob er aus Porzellan gewesen wäre. Dann schob der Mann auf der Ruderbank seine Hand am anderen Bordrand entlang. Alles mit der peinlichsten Vorsicht. Während die beiden aneinander vorbeischlüpften, hielten alle vier die Augen scharf auf die nächste Woge gerichtet. Und der Kapitän schrie: »Achtung jetzt! Ruhig!« Die braunen Tangmatten, die von Zeit zu Zeit auftauchten, waren wie Inseln, wie Stücke Erdboden. Sie trieben scheinbar in gar keiner Richtung. Sie schienen still zu stehen. Die Männer im Boot sahen daran, dass sie langsam auf das Land zu vorwärts kamen. Als das Boot wieder einmal einen großen Wogenberg erklommen hatte, richtete der Kapitän sich behutsam im Bug auf und verkündete dann, er habe den Leuchtturm bei der Moskitodurchfahrt gesichtet. Worauf der Koch erklärte, er habe ihn auch gesehen. Der Berichterstatter, der in diesem Augenblick gerade an den Rudern saß, hätte auch gern einen Blick auf den Leuchtturm geworfen, aber er saß mit dem Rücken zu der fernen Küste, und es nahte sich gerade eine Reihe so besonders hoher Wogen, dass er fürs Erste nicht dazu kam, den Kopf umzudrehen. Endlich jedoch erschien eine sanftere Welle, und als er auf ihrem Kamm angelangt war, wagte er einen raschen Blick auf den westlichen Horizont. »Sehen Sie ihn?« fragte der Kapitän. »Nein«, sagte der Berichterstatter zögernd, »ich habe gar nichts gesehen.« »Schauen Sie nochmal«, sagte der Kapitän und deutete mit der Hand. »Genau in der Richtung ist er.« Vom Kamm einer neuen Welle aus tat es der Berichterstatter, und diesmal glückte es ihm, ein kleines, unveränderliches Etwas am Rande des schwankenden Horizonts zu gewahren. Etwas, das genau wie eine Stecknadelspitze aussah. Es gehörte schon ein sehr entdeckungsbegieriges Auge dazu, um ein so winziges Strichelchen von Leuchtturm zu finden. »Meinen Sie, wir kriegen ihn, Captain?« »Wenn der Wind hält und das Boot nicht sinkt, kann nicht viel fehlen«, meinte der Kapitän. Das kleine Fahrzeug, von jedem Wasserberg hochgehoben und von jedem Schaumkamm geifernd besprüht, kam langsam voran. Was freilich die Insassen, wenn gerade kein Tangfeld in der Nähe war, nicht merken konnten. Wie durch ein Wunder hüpfte und schlingerte das winzige Ding unversehrt dahin, auf Gnade und Ungnade preisgegeben, einem Toben wie von 5 Ozeanen. Dann und wann schoss ein riesiger Wassersturz wie weiße Flammen über Bord. »Schöpfen, schöpfen, Koch«, kommandierte der Kapitän gelassen. »All right, Captain«, echote wohlgemut der Koch. Es würde schwer sein, die verhaltene Brüderlichkeit zu beschreiben, die hier inmitten der Wasserwüste zwischen den vier Männern erwacht war. Keiner sprach es aus, keiner redete davon, aber sie war da in dem kleinen Boot und jeder fühlte sich davon erwärmt. Sie waren ein Kapitän, ein Maschinist, ein Koch und ein Berichterstatter, und sie waren Freunde, Freunde in einem stärkeren Sinn als gewöhnlich. Eng und dicht zusammengeschlossene Schicksalsgenossen. Der verwundete Kapitän, der gegen den Wasserbehälter im Bug gelehnt lag, sprach immer nur mit leiser Stimme und ganz ruhig. Aber er hätte keine Mannschaft finden können, die seinen Befehlen rascher und bereitwilliger gehorcht hätte als die seltsam zusammengewürfelten drei da vor ihm im Boot. Das kam nicht nur daher, dass sie wussten, was das Beste war zu ihrer aller Heil. Etwas Persönliches und Herzliches schwang in dieser Bereitwilligkeit gegen den Kapitän mit und zugleich eine Kameradschaftlichkeit gegen einander, die der Berichterstatter, um nur einen zu nennen, der sonst von Menschen zynisch zu denken gewohnt war, als das Beste empfand, was ihm je im Leben widerfahren war. Aber keiner sprach das aus, keiner redete davon. »Wenn wir ein Segel hätten«, bemerkte der Kapitän, »wir könnten es ja mal mit meinem Mantel an einem Ruder versuchen, damit ihr zweimal ausruhen könnt.« Also hielten der Koch und der Berichterstatter das eine Ruder als Mast hoch mit dem ausgebreiteten Mantel daran. Der Maschinist steuerte und das kleine Boot machte gute Fahrt mit seiner neuen Takelung. Manchmal musste der Maschinist scharf beidrehen, wenn eine See über Bord zu gehen drohte. Aber im großen Ganzen war die Segelei ein Erfolg. Mittlerweile war der Leuchtturm ganz allmählich immer größer geworden. Er hatte jetzt schon fast Farbe angenommen und erschien wie ein kleiner grauer Schatten gegen den Horizont. Der Maschinist am Ruder konnte es sich nicht verkneifen, ziemlich oft seinen Kopf herumzudrehen, um schnell einen Blick auf diesen kleinen grauen Schatten zu erhaschen. Endlich konnten die Männer in dem tanzenden Boot vom Gipfel jeder Woge aus Land sichten. Selbst als der Leuchtturm schon als richtiger grauer Strich aufragte, sah dieses Land vorerst immer noch bloß wie ein langer schwarzer Schatten auf dem Wasser aus, dünner als Papier. Der Wind flaute langsam ab. Es kostete den Koch und den Berichterstatter keine Mühe mehr, das Ruder hochzuhalten. Aber die Wogen rollten immer noch so ungebärdig gegen das Boot wie zuvor, und das kleine Ding, das nun nicht mehr in Fahrt war, schlingerte wie besessen. Der Maschinist und der Berichterstatter griffen wieder zu den Rudern. Schiffbrüche pflegen wie ein Blitz aus heiterem Himmel zu kommen. Wenn man sich darauf trainieren und sie immer erst dann eintreten lassen könnte, wenn alle Mann an Bord in tadelloser Form sind, so bliebe vielen das Ertrinken erspart. Von den Vieren hatte keiner seit 2 Tagen und 2 Nächten, bevor sie in dieses Boot stiegen, auch nur richtig die Augen zugemacht. Und in der Aufregung des Herumkletterns am Deck eines sinkenden Schiffes hatten sie auch nichts Richtiges gegessen. »Strengt euch nicht zu sehr an jetzt, Jungs«, mahnte der Kapitän. »Gebt euch nicht ganz aus. Ihr werdet noch alle Kräfte brauchen, wenn wir durch die Brandung müssen, denn da werden wir sicher ein Ende zu schwimmen haben. Lasst euch Zeit.« Langsam stieg das Land aus der See. Aus einem schwarzen Strich verwandelte es sich in einen schwarz- und weißen Strich, Waldung und Sand. Endlich verkündete der Kapitän, dass er ein Haus an der Küste erkennen könne. »Das ist das Unterkunftshaus. Bestimmt«, rief der Koch. »Jetzt werden sie uns bald sehen und rauskommen uns holen.« Der ferne Leuchtturm stieg hoch empor. »Jetzt müsst uns der Wärter schon sichten, wenn er durch ein Glas schaut«, meinte der Kapitän. »Er wird sicher gleich die Rettungsmannschaft alarmieren.« »Von den anderen Booten scheint keins an die Küste gekommen zu sein«, meinte der Maschinist mit gedämpfter Stimme. »Sonst wüssten sie schon von dem Schiffbruch und das Rettungsboot wäre schon draußen auf der Suche nach uns. Langsam, wundervoll, stieg das Land aus der Flut. Der Wind kam wieder auf. Er hatte von Nordwest auf Südwest gedreht. Nach einer Weile drang den Männern im Boot ein neuer Laut in die Ohren. Das war der gedämpfte Donner der Brandung an der Küste. Zweifel und Bangen tauten nun aus ihnen hinweg. Noch immer hielt die Steuerung des Bootes alle Nerven in Spannung, aber das hinderte nicht, dass eine wohlgemute Ruhe sich in aller Herzen senkte. In einer Stunde vielleicht würde man an Land sein. Ihre Wirbelsäulen hatten sich nachgerade gründlich daran gewöhnt, Gleichgewicht zu halten, und sie ritten dieses wilde Füllen von Boot jetzt wie Kunstreiter. Der Berichterstatter war zwar der Meinung gewesen, dass er bis auf die Haut durchnässt sei, aber als er nun zufällig in die Brusttasche seines Rocks tastete, entdeckte er 8 Zigarren darin. 4 davon waren von Seewasser durchtränkt, 4 waren trocken und unversehrt. Nach einigem Suchen brachte jemand Streichhölzer zum Vorschein, und so schaukelten denn nun die 4 Weltverlassenen ganz keck auf ihrer Nussschale dahin und pafften, das Hoffnungsglimmen auf baldige Rettung im Auge, an den dicken Zigarren und ließen den lieben Gott einen guten Mann sein. Jeder nahm eine Portion Trinkwasser zu sich. Koch, ließ sich der Kapitän vernehmen, von irgendeinem Lebenszeichen scheint da nichts zu bemerken in deinem Unterkunftshaus. Nein, erwiderte der Koch, merkwürdig, dass wir uns nicht sehen.